Breite und Tiefe von Friedrich von Schiller. Es glänzen viele in der Welt, sie wissen von allem zu sagen, und wo was reizet und wo was gefällt, man kann es bei ihnen erfragen. Man dächte, hört man sie reden laut, sie hätten wirklich erobert die Braut. Doch gehen sie aus der Welt ganz still, ihr Leben war verloren. Wer etwas Treffliches leisten will, hätt gern was Großes geboren, der sammle still und unerschlafft im kleinsten Punkte die höchste Kraft. Der Stamm erhebt sich in die Luft mit üppig prangenden Zweigen, die Blätter glänzen und hauchen Duft, doch können sie Früchte nicht zeugen. Der Kern allein im schmalen Raum verbirgt den Stolz des Waldes, den Baum.